Es sei natürlich nicht ganz ernst gemeint, sagte Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten, vor Journalisten. Aber so etwas wie der Mueller Report wäre in Russland ein Fall für den Rechnungshof. Reine Geldverschwendung. Und weiter. Wir bedauern sehr, dass Dokumente von solcher Qualität, die ohnehin nicht besonders guten bilateralen Beziehungen zwischen Russland und Amerika beeinflussen. Die Unzufriedenheit ist leicht erklärt. Der US-Sonderermittler konnte für den Zeitraum vor und nach der US-Präsidentschaftswahl 2016 zahlreiche Kontakte nachweisen zwischen dem Wahlkampfteam Donald Trumps und Vertretern Russlands. Ab Sommer 2015 sei der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump für Personen mit Verbindungen zur russischen Regierung von Interesse gewesen. Zudem dokumentiert Mueller russische Versuche, Einfluss auf den Ausgang der Wahl zu nehmen, Kommentar des Putin-Sprechers, absurd. Und was die zitierten Treffen angehe, die gab es aber zwischen Geschäftsleuten, russischen und amerikanischen. Niemand habe irgendwem geschadet. Und für Geschäftsleute sei es Teil ihrer Arbeit, derartige Kontakte zu pflegen. Und dann fasste Dmitri Peskow nochmal die offizielle russische Kritik zusammen. Der Bericht beinhaltet immer noch keine faktengestützten Beweise für die angebliche Einmischung Russlands in die US-Präsidentschaftswahl und wir weisen derartige Beschuldigungen weiterhin zurück. Von Anfang an haben wir gesagt, egal wie die Ermittler sich bemühen, sie werden keine Beweise für die Einmischung finden, weil es diese Einmischung nicht gab. Und das zeigt der Bericht erneut. Eine Top-Meldung indes war die Veröffentlichung des Mueller-Berichts in den russischen Medien, nur für ganz kurze Zeit. Auch die Reaktionen fielen eher spärlich aus, das Thema weit in den Schatten gestellt von der bevorstehenden Wahl in der benachbarten Ukraine. Dennoch gab es eine Reaktion aus dem russischen Außenministerium. Der stellvertretende Minister Sergei Rjabkov sagte der Nachrichtenagentur TASS, der Mueller-Bericht enthalte nichts Sensationelles, die Arbeit der vielen Ermittler sei von Anfang an sinnlos gewesen, denn Russland habe keinerlei Einfluss auf die Stimmung der US-Wähler genommen. Russland mische sich prinzipiell nicht ein in die Angelegenheiten anderer Staaten, so Rjabkov. Und auch jetzt, nach Veröffentlichung des Berichts, mache man sich in Russland keine Illusionen, dass die Beziehungen sich verbessern würden. Im US-Kongress mangele es an Dialogbereitschaft, weshalb der Effekt des Mueller-Berichts gleich null sein werde.